Guten Tag, meine sehr verehrten Hörerinnen und Hörer. Nicht erst seit dem sogenannten Doppelbeschluss der NATO gibt es heftige Kontroversen um Atomwaffen in der Bundesrepublik. Schon vor über 25 Jahren erregte dieses Thema die bundesdeutsche Öffentlichkeit. Den Anlass dazu gab damals, 1957, ein Appell von 18 bekannten Atomwissenschaftlern gegen die Ausrüstung der Bundeswehr mit taktischen Atomwaffen. In unserer Sendung Kampf dem Atomtod wollen wir die Auseinandersetzungen jener Jahre noch einmal nachzeichnen. Taktische Atomwaffen haben die zerstörende Wirkung normaler Atombomben. Als taktisch bezeichnet man sie, um auszudrücken, dass sie nicht nur gegen menschliche Siedlungen, sondern auch gegen Truppen im Erdkampf eingesetzt werden sollen. Jede einzelne taktische Atombombe oder Granate hat eine ähnliche Wirkung wie die erste Atombombe, die Hiroshima zerstört hat. Mit diesen Worten wenden sich am 12. April 1957 18 namhafte Atomwissenschaftler, unter ihnen Karl Friedrich von Weizsäcker und die Nobelpreisträger Otto Hahn und Max Born, an die bundesdeutsche Öffentlichkeit. Mit der sogenannten Göttinger Erklärung drücken sie ihre Sorge über die Pläne für eine Ausrüstung der Bundeswehr mit taktischen Atomwaffen aus. Zwar haben die Amerikaner zu diesem Zeitpunkt bereits Kurzstreckenraketen, die mit atomaren Sprengköpfen bestückt werden können, in der Bundesrepublik stationiert. Doch die deutsche Öffentlichkeit hatte kaum Notiz davon genommen. Nicht mal dem NATO-Planspiel Carte Blanche, in dem die Abwehr eines konventionellen russischen Angriffs mit taktischen Atomwaffen geprobt wurde, und das für die Bundesrepublik 1,7 Millionen Tote und 3,5 Millionen Verwundete vorhersagte, wurde große Bedeutung geschenkt. Als nun die Bundesrepublik selbst atomar bewaffnet werden soll, melden sich die Wissenschaftler zu Wort. Für ein kleines Land wie die Bundesrepublik glauben wir, dass es sich heute noch am besten schützt und den Weltfrieden noch am ehesten fördert, wenn es ausdrücklich und freiwillig auf den Besitz von Atomwaffen jeder Art verzichtet. Jedenfalls wäre keiner der Unterzeichnenden bereit, sich an der Herstellung, der Erprobung oder dem Einsatz von Atomwaffen in irgendeiner Weise zu beteiligen. 1957, als dieser Appell die Öffentlichkeit erreicht, sind die Schreckensbilder des Krieges und die Erinnerungen an die Not der Nachkriegszeit verblasst. Ein Wirtschaftswunder ist geschehen. Und das politische Schicksal des Landes glaubt man längst in guten Händen. Seit 8 Jahren steuert Bundeskanzler Adenauer selbstbewusst den Kurs der Republik. Die Erfolge der sozialen Marktwirtschaft haben ihm über alle kleinen Krisen hinweggeholfen. So scheint die Mehrheit der Bevölkerung auch die ziemlich heftigen innenpolitischen Auseinandersetzungen um die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik verdrängt zu haben. Doch gerade in der Sicherheitspolitik ist viel geschehen, sind Tatsachen geschaffen worden, die die Wiedervereinigung so gut wie unmöglich werden lassen. Mit den Pariser Verträgen nämlich wurde im Mai 1955 die Integration ins westliche Bündnis vollzogen. Und seit Juli 1956 hat die Bundesrepublik eine eigene Bundeswehr. Hände weg von den Atomwaffen. Warnung der 18. Erst mit diesen Schlagzeilen gerät die Verteidigungspolitik wieder in den Blickpunkt des öffentlichen Interesses. Den letzten Anstoß dazu hatte eine Bemerkung von Bundeskanzler Adenauer gegeben. Unterscheiden Sie doch die taktischen und die großen atomaren Waffen. Die taktischen Waffen sind nichts weiter als die Weiterentwicklung der Artillerie. Selbstverständlich können wir nicht darauf verzichten, dass unsere Truppen auch in der normalen Bewaffnung die neueste Entwicklung mitmachen. Jahrelang hatten die Atomwissenschaftler mit Gewissenskonflikten leben müssen, weil sie mit der Atomforschung gleichzeitig auch die Möglichkeiten menschlicher Zerstörungskraft ins Unermessliche steigern. Die Atombomben, die die Amerikaner im August 1945 auf Hiroshima und Nagasaki warfen, waren ihnen als mahnende Zeichen in Erinnerung geblieben. Angesichts der aktuellen Bedrohung wollen sie nun auch als Staatsbürger Stellung beziehen. Karl Friedrich von Weizsäcker erläutert dies Ende April. Erstens, der Westen schützt seine eigene Freiheit und den Weltfrieden durch die atomare Rüstung auf die Dauer nicht. Diese Rüstung zu vermeiden, ist also in seinem eigenen Interesse, ebenso wie in dem des Ostens. Zweitens, die Mittel der Diplomatie und des politischen Kalküls reichen offenbar nicht aus, dieser Wahrheit Geltung zu verschaffen. Deshalb müssen auch wir Wissenschaftler reden und sollen die Völker selbst ihren Willen bekunden. Es muss irgendetwas geschehen, was über das bloße politische Rechnen hinausreicht. Drittens, wer glaubwürdig zur atomaren Abrüstung raten soll, der muss überzeugend dartun, dass er selbst die Atomwaffen nicht will. Ich glaube, dass nur dieser dritte Punkt noch einen Kommentar braucht. In der Schrecksekunde nach der Veröffentlichung unserer Erklärung, da wurde uns von sehr prominenter Seite vorgeworfen, wir hätten uns an die falsche Adresse gewandt. Wir hätten einen Appell an unsere Kollegen in der ganzen Welt richten sollen. Diesen Vorwurf halte ich für ein Missverständnis. Dass die große Welt nicht auf Appelle hin abrüstet, das haben wir doch erlebt. Wir hatten uns dorthin zu wenden, wo wir eine direkte bürgerliche Verantwortung haben, nämlich an unser eigenes Land. Mögen die Bürger anderer Länder dann in ihren Ländern dasselbe tun, wenn sie es für richtig und für möglich halten? Solche Erklärungen, wie sie die Atomwissenschaftler abgegeben haben, haben nichts mit physikalischen oder wissenschaftlichen Erkenntnissen zu tun. Sie sind rein außenpolitischer und militärischer Natur, zu deren Beurteilung die Herren militärische und politische Kenntnisse haben sollten, die sie nicht haben konnten, weil sie vorher nicht mit mir gesprochen haben. So die spontane Reaktion des Bundeskanzlers auf die Warnung der 18 Atomforscher, die ja gerade gegen die Trennung von Politik und Wissenschaft aufbegehrten. Zwar bekennen auch sie sich ausdrücklich zur Freiheit der westlichen Welt, nur hindert sie das nicht daran, auf die Gefahr hinzuweisen, die auch von westlichen Atomwaffen ausgeht. Allerdings hegen sie keine Illusionen, dass sie in die Atompolitik der Großmächte eingreifen können. Zu festgefahren und eindeutig sind die weltpolitischen Machtkonstellationen jener Jahre. Zwischen den USA und der Sowjetunion herrscht der Kalte Krieg, der die Aufteilung der nördlichen Halbkugel in Ostblock und Westblock zementiert. Vor allem in der fast grenzenlosen Aufrüstungspolitik macht sich dieser Kalte Krieg bemerkbar. Seit die USA mit den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki ihre Führungsposition aufs Schrecklichste bewiesen haben, versucht die UdSSR nachzurüsten und gleichzuziehen. Immer vielfältiger wird das Arsenal der atomaren Rüstung. Beide Seiten entwickeln immer neue, immer schrecklichere Waffen. 1954 erproben die USA im Pazifik die erste transportfähige Wasserstoffbombe und damit die Möglichkeit, strategische Waffen zu zünden. Seitdem unterscheidet man strategische Waffen mit interkontinentaler Reichweite und taktische Waffen für den Kurzstreckenbereich. Eine willkürliche, unangemessene Unterscheidung allerdings, weil sie der tatsächlichen Komplexität des internationalen Kräfteverhältnisses nicht gerecht wird. So kann mit dieser Unterscheidung zum Beispiel nicht die sogenannte Grauzone der Mittelstreckenraketen erfasst werden. Was die sogenannten strategischen Waffen betrifft, so sind zumindest bis Ende 1957 die USA eindeutig überlegen. Eine Überlegenheit, die das Konzept der massiven Vergeltung glaubwürdig macht. Nach diesem vom amerikanischen Außenminister Dulles formulierten Konzept wird angedroht, jeden gegnerischen Angriff mit einem frühzeitigen atomaren Gegenschlag zu beantworten. Dadurch soll die Abschreckung gewährleistet werden. Es sind also entscheidende Tatsachen geschaffen, als sich im April 1957 die Göttinger 18 zu Wort melden. Ihr Appell ist ein erstes Zeichen, ein erster zaghafter Protest. Er will verhindern, dass die Bundesrepublik noch stärker in den lebensgefährlichen Rüstungswettlauf hineingezogen wird. Ein Rüstungswettlauf, den Karl Friedrich von Weizsäcker in einem Interview veranschaulicht. Wenn Sie sich ansehen, wie so in den letzten 10 Jahren die großen Mächte gegeneinander gerüstet haben mit den Atombomben, dann kommt mir das ein bisschen so vor wie ein Spiel, von dem man mir erzählt hat, dass angeblich in Amerika die Studenten manchmal miteinander spielen. Da fahren 2 Autos, am besten möglichst alte, mit größter Geschwindigkeit genau aufeinander los. Und wer zuerst bremst, hat verloren. Man kann sich vorstellen, dass es bei diesem Spiel manchmal vorkommt, dass zu spät gebremst wird. Diese Sorge teilen inzwischen mehr Menschen im Land. Die Atomwissenschaftler erfahren Unterstützung. Spontane Schweigemärsche werden organisiert. Der DGB begrüßt den Appell. Ebenso einzelne Kirchenvertreter wie Kirchenpräsident Martin Niemöller. Als 2 Wochen später Albert Schweitzer im Radio seinen Appell zur Einstellung aller Kernwaffenversuche vorträgt, ist das Thema Atomwaffen aus der öffentlichen Diskussion nicht mehr wegzudenken. Am 10. Mai bringt es die SPD in den Bundestag ein. Doch dann, und unerwartet schnell, glätten sich die Wogen wieder. Und im Bundestagswahlkampf im September spielt die Atomfrage nur noch eine untergeordnete Rolle. Wohlstand für alle und keine Experimente. Mit diesen Slogans gelingt es Bundeskanzler Adenauer erneut, sich das Vertrauen des Großteils der Bevölkerung zu sichern. Die Wahl 1957 wird zu seinem größten Erfolg. Mit 50,2% erringt die CDU/CSU die absolute Mehrheit im Bundestag. Eines der wenigen Lieder aus dieser Zeit, das sich mit atomarer Kriegführung auseinandersetzt, stammt von dem türkischen Dichter Nazım Hikmet, Das kleine tote Mädchen. Hören Sie einen Mitschnitt der Abschlussveranstaltung des zweiten Forums der Krefelder Initiative Künstler für den Frieden in Dortmund. Zunächst eine deutsche Übersetzung, gesprochen von Donata Höffer. Anschließend das Lied im türkischen Originaltext. Es singt Eva Mattes. Das kleine, tote Mädchen. Ich klopf an deiner Türe an. Bei wie vielen Türen ich schon war. Wenn mich auch keiner sehen kann. Denn die Toten sind unsichtbar. Ich lebe in Hiroshima. Das ist 10 Jahre her. Jetzt bleib ich für immer 7 Jahre. Tote Kinder wachsen nicht mehr. Zuerst fing das Feuer mein Haar, dann sind meine Augen verbrannt, die Hände. Mein Blut ist verdampft, bis ich nur mehr Asche war. Nichts Liebes mehr tun könnt ihr mir, nichts, nichts. Ihr müsst bedenken, ein Kind ist verbrannt wie Papier. Ihr könnt ihm nichts mehr schenken. Leis klopfe ich an eure Türe. Gebt mir eure Unterschrift, dass es nie mehr Kinder trifft, dass nie mehr Kinder verbrennen und dass sie Bonbons essen können. Das war Eva Mattes mit dem Lied Das kleine tote Mädchen. Den Text hat der türkische Dichter Nazım Hikmet Mitte der 50er Jahre geschrieben, um mehr Menschen für eine Unterschriftenaktion gegen Atomwaffen zu gewinnen. In der Bundesrepublik ist die Atomfrage 1957 nach der Aufregung um den Appell der Göttinger 18 jedoch schnell wieder aus der öffentlichen Diskussion verschwunden. Erst Ende des Jahres erhalten die Gerüchte um eine Atombewaffnung der Bundeswehr durch die Vorschläge der NATO-Ministerratstagung in Paris neue Nahrung. Daraufhin kommt es im Bundestag zu heftigen Wortgefechten. Eines verstehe ich nicht. Wie kann sich der Herr Strauß hier herstellen und kann von der Atompanik warnen? Atompanik? Wer hat sie in die Welt gebracht? Wer hat den Vorsprung gehabt? Wer hat die Politik der Stärke, meine Damen und Herren, auf den Besitz der Nuklearen, auf den Besitz der Wasserstoffbombe gestützt? Wer will diesen Weg weitergehen? Und da hat der Herr Strauß den Mut, sich hierher zu stellen und von Atompanik zu sprechen. Weiß er nun, was Männer, die, glaube ich, höchstes Ansehen genießen, gesagt haben oder weiß es nicht mehr? War doch mal Atomminister. Was Jaspers, was Einstein, was der Papst Pius der XII., was Albert Schweitzer, was Weizsäcker, was die Göttinger Professoren, die Heidelberger Professoren gesagt haben. Und das alles ist Atompanik. So der FDP-Abgeordnete Thomas Dehler im Deutschen Bundestag am 23. Januar 1958. Spät ist es geworden im Bonner Parlament. Aber erst jetzt wird die Debatte um die Außenpolitik von Bundeskanzler Adenauer und Verteidigungsminister Strauß spannend. Nach Dehlers Angriff fordert Gustav Heinemann den Bundeskanzler sogar zum Rücktritt auf. Erst wenige Wochen ist es her, dass auf der NATO-Ministerratstagung in Paris ein neuer Rüstungsschritt angekündigt wurde. Denn dort hatte der amerikanische Außenminister Dulles den Verbündeten, also auch der Bundesrepublik, Mittelstreckenraketen angeboten. Raketen, die im entscheidenden Moment mit Atomsprengköpfen bestückt zu gefährlichen taktischen Atomwaffen werden. Begründung für diesen neuen Rüstungsschritt war der sogenannte Sputnik-Schock. Im Oktober 1957 hatte die Sowjetunion den ersten Sputnik gezündet, was allgemein als Beleg dafür gewertet wurde, dass sie im interkontinentalen Bereich mit den USA gleichgezogen hatte. Das atomare Patt, so hieß es, sei erreicht. Doch trotz der harten Kritik durch die SPD-Opposition greift die CDU-CSU-Regierung Ende März 1958 das Thema wieder auf und bringt im Parlament einen Entschließungsantrag ein. In Übereinstimmung mit den Erfordernissen dieses Verteidigungssystems und angesichts der Aufrüstung des möglichen Gegners müssen die Streitkräfte der Bundesrepublik mit den modernsten Waffen so ausgerüstet werden, dass sie den von der Bundesrepublik übernommenen Verpflichtungen im Rahmen der NATO zu genügen vermögen und den notwendigen Beitrag zur Sicherung des Friedens wirksam leisten können. Wieder kommt es zu heftigen Wortgefechten im Bundestag. Neben Heinemann ist diesmal der Hamburger Abgeordnete Helmut Schmidt der Wortführer der SPD-Opposition. Und wir sagen dem deutschen Volke in voller ernster Überzeugung, dass der Entschluss, die beiden Teile unseres Vaterlandes mit atomaren Bomben gegeneinander zu bewaffnen, später in der Geschichte einmal als genauso schwerwiegend und verhängnisvoll angesehen werden kann, wie es damals das Ermächtigungsgesetz für Hitler war. Doch wie aufgrund der absoluten Mehrheit von CDU und CSU nicht anders zu erwarten, wird der Beschluss über die atomare Bewaffnung gefasst. Vorbei an dem Willen der Mehrheit der Bevölkerung, die sich kurz vorher in einer Meinungsumfrage mit 83% gegen die Errichtung von Abschussbasen für Atomraketen ausgesprochen hat. Außerparlamentarischer Protest wird laut. Es kommt zu spontanen Arbeitsniederlegungen und Schweigemärschen. In Hamburg veröffentlichen fast 1000 Ärzte einen Unterschriftenappell. Kampf dem Atomtod heißt es auch in Frankfurt, wo unter diesem Motto eine Kampagne eröffnet wird, die in den nächsten Monaten Hunderttausende auf die Straßen bringt. Kampf dem Atomtod. Diese Parole verändert für kurze Zeit das Bild der Republik. Wir fordern Bundestag und Bundesregierung auf, den Rüstungswettlauf mit atomaren Waffen nicht mitzumachen, sondern als Beitrag zur Entspannung alle Bemühungen, um eine atomwaffenfreie Zone in Europa zu unterstützen. Wir rufen das gesamte deutsche Volk ohne Unterschied des Standes, der Konfession oder der Partei auf, sich einer lebensbedrohenden Rüstungspolitik zu widersetzen und stattdessen eine Politik der friedlichen Entwicklung zu fördern. Wir werden nicht Ruhe geben, solange der Atomtod unser Volk bedroht. So heißt es zum Schluss des Aufrufs, der durch die Initiative der SPD im Bündnis mit engagierten Christen und Gewerkschaftsmitgliedern zustande gekommen ist. Unterzeichnet ist dieser Aufruf von einer langen Liste prominenter Persönlichkeiten. Darunter Gustav Heinemann, Erich Ollenhauer, Heinrich Böll und Axel Eggebrecht, Helmut Gollwitzer und Martin Niemöller. In mindestens der Hälfte aller Städte über 200.000 Einwohner finden nun Demonstrationen und Kundgebungen statt, meist von regionalen Ausschüssen organisiert. Schauplatz der größten Kundgebung ist Hamburg, wo sich am 17. April 1958 120 bis 150.000 Menschen auf dem Rathausmarkt versammeln. Hamburger, denkt an 1943. Atomraketen, Feuer, Licht dürfen Greisekanzler nicht. Wir wollen genauso alt werden wie Konrad. Steckt ihn doch in den Sputnik rein, dann wird die Welt voll Frieden sein. Generalstreik gegen Atomtod. So lauten einige der Parolen an diesem kalten Aprilnachmittag. Fröstelnd hören die Menschen den Reden zu. Dem Gewerkschafter Heinz Frese, dem FDP-Politiker Wolfgang Döring, dem Dichter Hans-Henny Jahn. 40.000 Hamburger ließen ihr Leben 1914 bis 1918 für uns. Im Zweiten Weltkrieg wurden in 3 Nächten 50.000 Hamburger getötet. Aber der Friedhof in Ohlsdorf wird ein idyllischer Ort sein gegen den Leichenhaufen, der auf uns wartet. So mahnt Edward Reimer vom Reichsbund der Kriegs- und Zivilgeschädigten. Viele Betriebe haben ganz geschlossen, damit die Belegschaft an der Kundgebung teilnehmen kann. Auch die Hamburger Hochbahn stellt für eine Dreiviertelstunde ihren Betrieb ein, denn dort sitzt Bürgermeister Max Brauer im Aufsichtsrat. Der prominente Sozialdemokrat hält auf dem Rathausmarkt die Hauptrede. Beifall schlägt dem Bürgermeister entgegen, als er eine Volksbefragung fordert. Man wirft euch und auch mir vor, dass ihr mit einer Volksbefragung die Demokratie untergrabt. Wir untergraben keine Demokratie. Wir wollen sie retten. Eine andere Dynamik erhalten die Kundgebungen in anderen Städten, zum Beispiel in München. Dort setzt man eher auf die Überzeugungskraft von Künstlern und Intellektuellen als auf Massenorganisationen wie SPD und DGB. Schriftsteller wie Erich Kästner und Hans-Werner Richter prägen das Bild des Komitees gegen Atomrüstung. Erstens, sind Sie damit einverstanden, dass deutsche Streitkräfte mit atomaren Sprengkörpern ausgerüstet werden? Zweitens, sind Sie damit einverstanden, dass in Deutschland Abschussvorrichtungen für atomare Sprengkörper angelegt werden? Diese Fragen will die SPD-Fraktion mit einem Gesetzentwurf zur Volksbefragung in den Bundestag einbringen. Um das bekannt zu machen, werden erste Straßenbefragungen und Hausbesuche von regionalen Komitees organisiert. In den Länderparlamenten werden erste Beschlüsse gefasst. Wieder einmal sind dabei die sozialdemokratisch regierten Bundesländer Hamburg und Bremen die Vorreiter. Doch auch die CDU-Regierung hat sich inzwischen mit Gegenargumenten gewappnet. Während am 1. Mai auf den Gewerkschaftsdemonstrationen und Kundgebungen Hunderttausende gegen die Atombewaffnung protestieren, appelliert Bundeskanzler Adenauer an die Sicherheitsbedürfnisse der Bürger. Ich muss es an dieser Stelle aussprechen, dass der Aufbau der Bundeswehr erforderlich ist, wenn die Sicherheit der Bundesrepublik und ihrer Bewohner gewährleistet sein soll. Wir mussten daher der Wiederbewaffnung zustimmen, um alles das, was Sie, meine Hörerinnen und Hörer, mit ihrer eigenen Hände Kraft geschaffen haben, zu schützen. Das war unsere Pflicht, nachdem große Teile Osteuropas die Freiheit verloren haben. Nur die Zugehörigkeit zur westlichen Verteidigungsgemeinschaft bewahrt der Bundesrepublik die Freiheit und sichert uns den Frieden. Die Bundesregierung wendet sich aber auch an die Gerichte. Beim Bundesverfassungsgericht reicht sie eine Klage gegen die Volksbefragung ein. Die vereinzelt angelaufenen Befragungen werden vorläufig ausgesetzt. Damit sind die Kräfte von SPD und DGB gelähmt. Eine Ermüdung macht sich breit, die durch das endgültige Verbot der Volksbefragung am 30. Juli noch verstärkt wird. Ein weiterer Grund für diese Ermüdungserscheinungen liegt im Ausgang der Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen. Bei dieser Wahl im größten Bundesland erleidet die SPD eine schmerzliche Niederlage. Schmerzlich vor allem deshalb, weil die CDU mit einem Stimmengewinn von 1 Million nun die absolute Mehrheit im Landesparlament hat. Schmerzlich aber gerade auch, weil dieses Wahlergebnis als beispielhafte Absage an die sozialdemokratische Politik insgesamt interpretiert werden kann. Ihre Forderung, Wohlstand ohne Bombe hat nicht die gleiche Zugkraft wie Adenauers Parole Wohlstand für alle, die er immer wieder beschwört. Nur wer blind oder wer bösen Willens ist, kann die Augen davor verschließen, dass das Streben der politischen Führung nach Wohlstand für alle, unterstützt von harter Arbeit an der Werkbank und am Schreibtisch, von Erfolg gekrönt war. Ich kann mir Einzelheiten ersparen. Sie haben es Jahr für Jahr am eigenen Leibe verspürt, wie sich der Lebensstandard unseres Volkes gehoben hat. Entgegen allen Voraussagen hat die freiheitliche Wirtschafts- und Sozialpolitik der Bundesregierung, etwa im Vergleich zu den Verhältnissen in der Ostzone, bei uns eine fortschrittliche soziale Gesellschaftsordnung geschaffen, die das Leben des Einzelnen wieder lebenswert macht. Ich grüße meine Insel im Sonnenlicht, das sich silben und hell im Morgen bricht. Ich grüße der Heimat flimmernden Sand, die braune Hütte am Meeresstrand. Wo meine Sonne scheint und wo meine Sterne stehen, da kann man der Hoffnung Glanz und der Freiheit Licht in der Ferne sehen. Ich denk an Last und Pein und Not, an den Ruf der Trommel im Abendrot. Ich denk an dich und dein Schattenbild, das sich in goldene Träume hüllt. Wo meine Sonne scheint und wo meine Sterne stehen, da kann man der Hoffnung Glanz und der Freiheit Licht in der Ferne sehen. Ich seh sie knien im hohen Rohr und höre von fern der Freiheit Chor. Ich seh die Hand, die zum Himmel weist und fühle den Schmerz, der Heimweh heißt. Wo meine Sonne scheint und wo meine Sterne stehen, da kann man der Hoffnung Glanz und der Freiheit Licht in der Ferne sehen. Ich hoffe, dass bald die Stunde schlägt, Schiff zu der Insel trägt. Warten auch Last und Not und Pein, dort will ich still und zufrieden sein. Wo meine Sonne scheint und wo meine Sterne stehen, da kann man der Hoffnung Glanz und der Freiheit Licht in der Ferne sehen. Es waren nur wenige Monate, in denen die Kampagne Kampf dem Atomtod Demonstrationen und Kundgebungen mit vielen tausend Menschen organisieren konnte. Nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen beschränken sich die regionalen Komitees darauf, Informations- und Bildungsveranstaltungen zu organisieren. Mühselige Kleinarbeit wird geleistet und schließlich flaut die Bewegung ganz ab. Warum, das untersuchen wir im dritten und letzten Teil unserer Sendung. Machen wir uns doch klar, meine Freunde, das Ziel der russischen Politik ist die Unterjochung Westeuropas. Die Unterjochung Westeuropas, weil dadurch Sowjetrussland einen Zuwachs an wirtschaftlichem, militärischem Potenzial größten Ausmaßes bekommen würde und weil es dann glaubt, den Vereinigten Staaten gegenüber gleich stark zu sein. Das ist doch das Ziel. Und was allein hält die Russen ab, zu diesem Ziel zu gelangen, uns um unsere Freiheit zu bringen, auch uns in die Sklaverei zu stürzen? Doch lediglich die Anwesenheit der amerikanischen Truppen auf unserem Boden und in Europa und lediglich der Schutz der Vereinigten Staaten, meine Damen und Herren. So Bundeskanzler Adenauer am 22. November 1958 in einer Rede zur Außenpolitik der UdSSR, unmittelbar nach dem Berlin-Ultimatum Chruschtschows. Ein Ultimatum, das jeden verärgern muss, für den Berlin zum Symbol und Schaufenster des freien Westens geworden ist. Dennoch bleibt die Frage, welche grundsätzliche Haltung nimmt man gegenüber der Sowjetunion ein? Sind Vokabeln wie Unterjochung und Sklaverei angebracht? Dazu Gustav Heinemann einige Monate vorher, im Januar 1958. Ich habe dem Herrn Bundeskanzler nie und keinen Augenblick vorgeworfen, dass er einen Ausgleich betrieb mit den westlichen Nachbarn. Das war unerlässlich. Aber ich habe ihm immer vorgeworfen und tue es auch in dieser Stunde, dass er mit diesem westlichen Ausgleich neue Ostfeindschaft verbunden hat. In der Art, wie geredet wurde, von ihm und seinen Mitarbeitern bis tief in die Reihen der CDU hinein und in der Art, wie gefordert wurde, Neuordnungen und so weiter, bis wohin denn? Ja, bis wohin denn, lautet die brennende Frage, die die Bundesbürger 1958 beschäftigt. Bis hin etwa auch zur atomaren Bewaffnung der Bundeswehr als Beitrag zum westlichen Bündnis? Westintegration um jeden Preis oder Atomwaffenfreiheit, vielleicht sogar Neutralität? Adenauers politische Gegner verknüpfen den Streit um die taktischen Atomwaffen mit der Frage der deutschen Wiedervereinigung. Denn mit Atomwaffen in deutschen Händen sehen sie den letzten Rest von Hoffnung darauf schwinden. Noch immer ist in jenen Jahren Deutschland Zankapfel in der Ost-West-Konfrontation, Streitobjekt zwischen den Großmächten USA und UdSSR. Und die Führer der beiden deutschen Staaten, die ja eigentlich völkerrechtlich noch gar keine sind, bemühen sich stets um große Nähe zu den Staatschefs in Washington und Moskau. Die Wiedervereinigung führen Politiker beider Seiten zwar ständig als Anspruch im Mund, aber jeder versteht darunter etwas anderes. Während Walter Ulbricht die Konföderation zweier Staaten vorschlägt, sind für Adenauer freie Wahlen in beiden Teilen Deutschlands unbedingte Voraussetzung einer Wiedervereinigung. Den größten Streit gibt es jedoch immer wieder um Berlin. Und so bleiben die Fronten verhärtet. Das ist besonders bedrohlich, seit mit der Weiterentwicklung der Atomwaffen neue Gefahrenquellen entstanden sind. Wenn der Kalte Krieg in einen realen Krieg umschlagen sollte, wird es kein Mitteleuropa mehr geben. Kein Wunder, dass immer wieder namhafte Politiker aus diesen erstarrten Positionen ausbrechen wollen, um das mögliche Inferno zu vermeiden. Der polnische Außenminister Rapacki gehört dazu. Er schlägt eine atomwaffenfreie Zone vor, zu der die Bundesrepublik, die DDR, Polen und die Tschechoslowakei gehören sollen. Sein Vorschlag wird, wie alle anderen ähnlich gelagerten, abgelehnt. Begründung? Die westliche Abwehrfront werde dadurch aufgeweicht, die sowjetisch besetzte Zone damit als Verhandlungs- und Vertragspartner anerkannt. Sympathien finden solche Entspannungsvorschläge dagegen in den Reihen der SPD. Denn trotz mancher Positionskämpfe und vieler innerparteilicher Differenzen wird die SPD-Politik der Jahre 1957 bis 1959 von der Überlegung geprägt, dass eine Wiedervereinigung ohne militärische Entspannung unmöglich ist. Sicher ist mancher mit der sozialdemokratischen Haltung zur Wehrfrage nicht zufrieden. Mancher verlangt, die Partei soll ganz klar sagen, sie sei für die absolute Wehrlosigkeit oder sie sei dafür, die Bundeswehr mit allen Mitteln auszustatten, die auch die Weltmächte in Händen halten. Atomwaffen, Raketen und alles, was dazugehört. Den vernünftigen Mittelweg einer angemessenen Verteidigungsbereitschaft in den Formen, die und die der Lage eines gespaltenen Landes angemessen sind, in dem Umfange, der die weltpolitischen Spannungen nicht verschärft und das Wettrüsten nicht auf die Spitze treibt, und auch in den Begrenzungen, die sich aus unseren finanziellen und wirtschaftlichen Möglichkeiten ergeben. Diese Schranken, die halten viele für unklar. Was Fritz Erler hier so allgemein benennt, deutet das Grunddilemma der SPD-Politik jener Jahre an. Den Wunsch nach Frieden teilen alle Menschen, über die konkreten Schritte dahin herrscht allerdings Uneinigkeit. Jeder, der für Atomwaffenfreiheit eintritt, muss sich mit der wechselhaften Politik der Sowjetunion auseinandersetzen. Da stehen Abrüstungsvorschläge gegen Repressionen wie in Ungarn 1956 oder Drohgebärden wie dem Berlin-Ultimatum. Konstant ist dagegen die Politik der Bundesregierung in ihrer Ablehnung aller sowjetischen Vorschläge. Konstant ist auch das massive Feindbilddenken, das mit dieser Ablehnung einhergeht. Ein Feindbilddenken, das Anti-Atomtod-Aktionen und Kommunistenhörigkeit gleichsetzt. Die Kampf-dem-Atomtod-Aktionen führen direkt zu einer Machtergreifung der Kommunisten. Der Mob ist los in Deutschland. Die KPD kommt aus ihren Löchern hervorgekrochen. So Arbeitsminister Blank. Und im Februar 1959 gründet der CDU-Politiker Rainer Barzel das Komitee Rettet die Freiheit, das ein Jahr später in dem von ihm herausgegebenen Rotbuch ca. 500 Intellektuelle der kommunistischen Kulturarbeit verdächtigt. Für den Großteil der Bevölkerung ist die Angst vor den Kommunisten schließlich größer als die Angst vor dem Atomtod. Nur so ist zu erklären, dass wenige Monate nach großen Demonstrationen und Kundgebungen die Kampf dem Atomtod-Bewegung im Sande verläuft. Getroffen von dem Verbot der Volksbefragung und der Wahlniederlage in Nordrhein-Westfalen unternimmt die SPD kaum noch etwas, um die Menschen gegen den Atomtod auf die Straße zu bringen. Innerhalb der Partei setzt sich die sogenannte Reformergruppe um Herbert Wehner, Carlo Schmidt und Fritz Erler durch. Zwar gelten Erlers Disengagement und Wiedervereinigung noch immer als Leitlinien der Politik, aber aus außerparlamentarischen Aktivitäten hält die SPD sich nun weitgehend heraus. Die Bundesrepublik Deutschland darf atomare und andere Massenvernichtungswaffen weder herstellen noch verwenden. Heißt es schließlich im Godesberger Programm vom November 1959. Ausgeklammert wird damit das Problem, dass eine Stationierung im Rahmen der NATO durchaus möglich ist und seit Spätherbst 1958 auch erfolgt. Auch im DGB hat sich die Aufregung inzwischen gelegt. Schon im Oktober 58 hat der Bundesausschuss die angekündigte Mitgliederbefragung auf unbestimmte Zeit verschoben. Als der IG Metall-Chef Otto Brenner im September 1959 dem zentralen Ausschuss der Anti-Atom-Tod-Kampagne beitritt, ist diese praktisch zur Bedeutungslosigkeit verurteilt. Mit der Umorientierung der SPD hat sie ihr organisatorisches Rückgrat verloren. Auch die dritte Kraft der Bewegung, die christlich motivierten Atomwaffengegner, sind inzwischen durch die ständigen innerkirchlichen Auseinandersetzungen geschwächt. Eine Auseinandersetzung, die auf der Berliner Synode Ende April 1958 ihren Anfang nahm. Wir fordern alle, die mit Ernst Christen sein wollen, auf, sich der Mitwirkung an der Vorbereitung des Atomkrieges vorbehaltlos und unter allen Umständen zu versagen. Ein gegenteiliger Standpunkt oder Neutralität dieser Frage gegenüber ist christlich nicht vertretbar. Beides bedeutet die Verleugnung aller drei Artikel des christlichen Glaubens. So hieß es in der Anfrage der kirchlichen Bruderschaften an das damals noch gesamtdeutsche evangelische Kirchenparlament. In den Ausschüssen und im Plenum wurde hart um eine eindeutige Position gerungen. Das Ergebnis ist als sogenannte Spandauer Ohnmachtsformel in die Kirchengeschichte eingegangen. Die unter uns bestehenden Gegensätze in der Beurteilung der atomaren Waffen sind tief. Wir bleiben unter dem Evangelium zusammen und mühen uns um die Überwindung der Gegensätze. Wir bitten Gott, er wolle uns durch sein Wort zu gemeinsamer Erkenntnis und Entscheidung führen. Nicht, dass die kirchlichen Bruderschaften ihre innerkirchliche Opposition nun ganz aufgaben, aber sie erreichten nichts Neues. 1959 wird die Spandauer Ohnmachtsformel durch eine Studienkommission mit den Heidelberger Thesen theologisch abgesichert. Diese Haltung des sowohl als auch ist bis heute offizielle Position der evangelischen Kirche in der Atomfrage geblieben. Damals wie heute bleibt den christlichen Atomwaffengegnern nichts anderes übrig, als neben dem innerkirchlichen Konflikt auch das Bündnis mit den anderen außerparlamentarischen Initiativen zu suchen. Dabei hilft ihnen ihre Gewissensentscheidung, die von moralischen Grundsätzen geprägt ist. Es ist dieses Engagement von einzelnen Menschen, das dann auch Anfang der 60er Jahre den Ostermarsch der Atomwaffengegner entstehen lässt. Ein persönliches Engagement, wie es schon Karl Friedrich von Weizsäcker 1957 in der ersten großen Auseinandersetzung um die Atombewaffnung eingefordert hat. Da meine ich jeden Einzelnen. Ich meine vor allem eines. Viele Menschen mögen über diese Sachen nicht nachdenken. Ich glaube, sie mögen darüber nicht nachdenken, weil sie davor Angst haben. Ich finde, das Erste, was jeder Einzelne tun kann und tun muss, das ist, dass er sich eingesteht, ich habe da Angst, aber ich muss die Angst überwinden und ich muss selber darüber nachdenken. Denn wenn alle Menschen über die Sache nachdenken, dann werden sie schon auch zu dem vernünftigen Ergebnis kommen, dass diese Bomben nicht verwendet werden sollen. Und das wird den Staatsmännern die notwendige Hilfe geben, ohne die sie nichts Vernünftiges machen können. There's a man by my side of walking. There's a voice within me talking. There's a word that needs a saying. Carry it on, carry it on, carry it on, carry it on. Dem Atomtod. Die Auseinandersetzung um taktische Atomwaffen 1957-58. Sie hörten eine Sendung von Christiane von der Gröben, Jens Michielsen, Hans-Jürgen Otte und Roland Timm. Die Redaktion hatte Dietrich Schilling. Damit ist unser Vormittagsprogramm beendet. Der Schulfunk meldet sich heute Nachmittag um 14.30 Uhr wieder mit Englisch und Verkehrserziehung. Im Schulfunk für alle, morgen um 12.05 Uhr, können Sie im Musikreport dann unter dem Titel Herr Sax erfand das Saxophon. Musik für Saxophon hören. Hier ist NDR 3. Es folgen jetzt die Wasserstandsmeldungen. Die Wasserstände für Elbe und Saale. Oberelbe, Dresden, 2,0, 8, minus 17. Torgau, 2, 6, 5, plus 11. Dessau, 2, 5, 0, minus 12. Barbie, 2, 5, 0, minus 14. Magdeburg, 2, 2, 5, minus 7. Wittenberge, 3, 4, 2, minus 4. Saale, Halle-Trotha, 2, 0, 8. Minus 2. Die Peiltiefe im Tidebereich Geesthacht bis Fliegenberg beträgt 23 Dezimeter. Soweit die Wasserstandsmeldungen, in Kürze die Presseschau. Westdeutscher Rundfunk und Norddeutscher Rundfunk, Sie hören internationale Pressestimmen. Redaktion Sabine Schultes-Plate. Nun steht es also fest, am 6. März wird ein neuer Bundestag gewählt. Die Entscheidung der Karlsruher Verfassungsrichter wurde auch im Ausland mit großem Interesse erwartet. Nach Ansicht der Neuen Zürcher Zeitung hat das Urteil die Position des Bundeskanzlers gegenüber Parlament und Bundespräsident gestärkt. Das Blatt schreibt: Mit 6-2 Richterstimmen ist die Entscheidung überraschend eindeutig zugunsten der Regierung Kohl-Genscher ausgefallen. Alle vorher veröffentlichten Spekulationen über den Ausgang des Verfassungsstreits und über angebliche Fraktionsbildungen unter den 8 Richtern sind Lügen gestraft worden. Das Bundesverfassungsgericht räumt der politischen Dynamik einen weiten Raum zur Entfaltung ein. Im Kommentar der Basler Zeitung heißt es: Klarer als erwartet widerstanden die Verfassungsrichter der Versuchung, die politischen Organe in ein enges verfassungsrechtliches Korsett zu zwängen, das eine Anpassung an politische Ausnahmesituationen oder Neuentwicklungen unmöglich machen würde. Wohl wird erst eine genauere Prüfung der umfangreichen Urteilsbegründung die Absichten des Gremiums genauer erkennen lassen. Doch dürfte sich der erste Eindruck halten, dass die Richter keineswegs nur davor zurückschrecken, die politischen Organe, namentlich das Staatsoberhaupt, durch eine negative Entscheidung aufs Schwerste zu desavouieren. Vielmehr scheinen sie selber das ganz auf politische Stabilität ausgerichtete Grundgesetz etwas elastischer interpretieren zu wollen. Doch fällt dieser Schritt sehr vorsichtig aus. Der Zürcher Tagesanzeiger meint: In der Tat hätte der FDP-Vorsitzende Genscher ohne das Neuwahlversprechen die Wende in seiner Partei nicht so einfach bewerkstelligen können. Andererseits aber wertet das Karlsruher Gericht mit seiner ausführlichen Hinwendung an die FDP die Parteien zu quasi Verfassungsorganen auf. Wer das Kürzel FDP in dem Urteil mit dem Wort Grüne ersetzt, kann sich durchaus vorstellen, dass ein ähnlicher Entscheid auch einen von den Grünen tolerierten Minderheitskanzler Vogel, der einst den Weg zu Neuwahlen ebnen könnte. Die ausführliche Würdigung interner Parteien.